بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Beginnen im Namen Allahs, des Gnaden von des Gnädigen, Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, beim letzten Mal haben wir das letzte der Themen über die Bay'a-Verträge behandelt. Das letzte Thema der Bay'a-Verträge behandelt, den sogenannten Salam-Terminkauf. Und heute, inshallah ta'ala, möchten wir uns beginnen, ein paar Themen zu widmen, die natürlich auch mit dem Handel irgendetwas zu tun haben, aber nicht ein wirklicher Bay'a-Vertrag sind. Denn bei einem Bay'a-Vertrag werden ja Thaman durch Muthman getauscht, in der Regel. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Thaman gegen Thaman zu tauschen. Dann gelten die Riba-Regeln. Und bei Muthman gegen Muthman kann es auch zu Riba-Regeln kommen. Und was wir jetzt uns anschauen werden, ist es eine Form von Thaman gegen Thaman, was aber kein Bay'a-Vertrag ist. Und zwar geht es um den sogenannten Qard-Vertrag. Der Qard-Vertrag ist auf Deutsch der Darlehensvertrag. Und diese Form von Verträgen sind diejenigen Verträge, die das Zusammenleben, sage ich mal, mit anderen Menschen erleichtern. Denn dadurch hilft man jemandem aus seiner Misere, man erleichtert ihm sein Problem in der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem auch am Tag der Auferstehung seine Probleme erleichtert. Und deswegen der Sinn des Qard-Vertrages ist es tatsächlich, jemandem das Leben leicht zu machen, nicht das Leben schwer zu machen. Das Wort Qard, im Arabischen auch Qird, wird bezeichnet etwas Abgetrenntes und gemeint ist eben, dass man etwas abtrennt oder abschneidet von seinem eigenen Vermögen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes. Per Definition, vielleicht können wir uns noch daran erinnern, als wir am Anfang einen Bay'a-Vertrag definiert haben, haben wir gesagt, es ist eine Definition war der Austausch von Mal gegen Mal, und Mal haben wir gesagt, ist Thaman oder Muthman, ja, der Austausch von Mal gegen Mal, und selbst wenn es als Zahlungsverpflichtung wäre, walau fi dhimma, und dann haben wir gesagt, ghayra qardin, das heißt, nicht aber Darlehensverträge, denn wenn diese Ausnahme bei der Definition nicht gemacht würde, dann wäre ein Qard-Vertrag auch ein Bay'a-Vertrag. Ja, aber es ist wirklich nicht der Fall, weil du gibst jemandem, verleihst jemandem etwas bei einem Qard-Vertrag und du möchtest dann entweder dasselbe wieder zurückhaben oder einen Ersatz dafür. Ja. Und der Sinn dieses Vertrages ist es, wie gesagt, nicht, sich zu bereichern, sondern der Sinn des Vertrages ist es, jemandem von dem, was man ihm verleiht, auf Zeit profitieren zu können. Deswegen die Definition des Qard-Vertrages ist, einer Person Vermögen auszuhändigen, damit sie davon profitiert und einen Ersatz zurückgibt. Also, dass man einer Person Vermögen aushändigt. Vermögen ist Mal. Wie gesagt, Mal ist im Islam alles Wertvolle. Damit diese Person davon profitiert und einen Ersatz zurückgibt. Einen Ersatz zurückgibt, weil das Geld, was ich verdient habe, ich möchte nicht genau dasselbe Geld zurückhaben. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert der Wert des Geldes. Also ich brauche nicht genau den Schein, den ich ihm gegeben habe, sondern ich brauche den Wert dieses Scheines. Das auch, wenn er mir einen anderen Schein zurückgeben würde, der den gleichen Wert hat, wäre das für mich genauso in Ordnung. Oder wenn er mir zwei Scheine geben würde, die den anderen vom Wert her ersetzen, gleichwertig sind, wäre das für mich auch in Ordnung. Und so deswegen gibt man einen Ersatz zurück. Die Gesetzlichkeit, woher nehmen wir die Gesetzlichkeit dieses Vertrages? Das ist jetzt interessant. Die Gesetzlichkeit müssen wir wie immer beweisen. Aber gerade bei dem Qard-Vertrag. Warum? Weil eigentlich aus dem, was wir vorher gelernt haben an den Riba-Regeln, bei Riba-Regeln ist doch so, wenn ich jemandem Geld gebe, das wäre Thaman, und ich bekomme von ihm Thaman wieder zurück, dann ist es doch ein klassischer Fall für einen Riba-Fall. Ja. Das heißt, wir brauchen den Tamathul und wir brauchen den Taqabud. Wir brauchen beides. Aber das ist ja nicht gegeben. Der Tamathul, der ist gegeben, beziehungsweise der wird vorausgesetzt, aber der Taqabud, der findet gar nicht statt. Das würde gar keinen Sinn machen. Dass ich jemanden gebe und ihm sage, gib ihn gleichzeitig wieder zurück. Macht keinen Sinn. Deswegen hat der Gesetzgeber hier diese Ausnahme gemacht. Es wäre ein klassischer Fall für Nasi'a Riba. Er hat aber gesagt, das ist kein Nasi'a Riba, weil der Sinn ist hier nicht die Bereicherung, sondern dass man sich gegenseitig unterstützt. Und deswegen ist brauchen wir die Beweis für die Gesetzlichkeit. Und die Gesetzlichkeit finden wir sowohl im Koran als auch in der Sunna als auch im Ijma'. Wir haben also, was den Koran angeht, den längsten Vers im Koran al-Karim, diesen Ayat al-Dain, ja, diese Ayat 282, ganz am Ende von Surat al-Baqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt, oh, die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnehmt, dann schreibt es auf. Daraus entnehmen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sache geduldet hat, insofern ist sie für uns erlaubt. Allah sagte auch subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, so vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. Und Allah ein Darlehen zu geben, bedeutet unter anderem, dass man einem Menschen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, ein Darlehen gibt. Und so vermehrt Allah es einem um ein Vielfaches. Das weist darauf hin, dass Allah diese Form von Darlehen mag, die für ihn gegeben werden. Das ist die eine Seite. Das heißt, wir werden dazu angespornt, Vermögen herzugeben, auch wenn man, also das ist sozusagen eine Zwischenstufe zwischen nichts zu tun, jemandem nicht zu helfen und jemandem etwas zu schenken, hier im Sinne von Spenden. Ja? Das heißt, man verleiht ihm und will es später wieder zurückhaben. Und das ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, weil das gleiche Geld, was du wieder zurückbekommst, nur weil du es zeitweise weggegeben hast, denn der eine oder andere hat vielleicht ein paar Euro mehr als er braucht, und statt dass sie bei ihm einfach rumliegen, gibt er sie jemandem, von dem er weiß, dass er sie braucht, und von dem er natürlich die Hoffnung hat, dass er ihm auch wieder eines Tages zurückgibt. Ansonsten kann man ja auch Garantien nehmen. Jetzt ist diesen Fall, das ist die Sicht desjenigen, der den Qard gibt, der das Darlehen vergibt, das ist der Darlehensgeber. Was ist aber mit dem Darlehensnehmer? Wie ist islamisch gesehen, ist es in Ordnung oder nicht in Ordnung, dass man Darlehen aufnimmt? Grundsätzlich hat der Prophet a.s.w. einen Unterschied gemacht zwischen einer Person, die ein Darlehen aufnimmt. Erstmal, warum sie das natürlich aufnimmt, aber auch in diesem Hadith speziell, jetzt, den ich euch vorlesen möchte, was er genau vorhat mit diesem Darlehen. Hat er vor, dieses Geld wieder zurückzubezahlen, oder hat er das vor, nur von den Menschen zu nehmen und hat gar nicht erst die Absicht, das zurückzusagen, Gott bewahre. Abu Huraira berichtet, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man akhada amwal an-nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Wer von den Menschen Geld nimmt und dieses auch zurückzahlen will, dem wird Allah dabei helfen, es zurückzuzahlen. Ja, wortwörtlich heißt es, für den wird Allah es zurückbezahlen. وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. Wer es aber nimmt, um es zu ruinieren, den wird Allah ebenso ruinieren. Gott bewahre. Insofern ist es grundsätzlich erlaubt, ein Darlehen aufzunehmen, wenn man die Absicht hat, das auch wieder zurückzugeben. Und es ist nicht so, dass man Darlehen nur aufnehmen darf, wenn man das dringend braucht, sondern es kann sein, dass jemand sagt, ich möchte einen Handel starten, braucht dafür Startkapital, ich leihe es mir von jemandem, der mir leiht. Warum nicht? Ja, wenn der eine das will, das andere auch, der andere auch. Allerdings sei man davor eben gewarnt, diese schlechte Absicht zu haben, dieses Darlehen nicht zurückzahlen zu wollen. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Deswegen sollte ein Muslim nur ein Darlehen aufnehmen, wenn er erstens vorhat, es zurückzuzahlen und zweitens auch damit rechnet, dass er es wieder zurückzahlen kann. Ja? Denn es ist ein Unterschied, ob ich jemandem sage, ich möchte von dir Geld leihen, dann verspreche ich ihm quasi, das auch wieder zurückzubezahlen. Oder ob ich jemandem sage, kannst du mir Geld schenken bzw. spenden, weil ich Geld brauche. Dann weiß der andere genau, woran er ist. Und dann weiß er auch, dass er das nicht mehr zurückverlangen braucht und darf. Ja, der Hukum, was ist der Hukum über das Verleihen, was ist der Hukum über Darlehensverträge? Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sagen, dass Darlehensverträge alle 5 Ahkam Shari'a einnehmen können. Wir wissen, etwas kann haram sein, makruh sein, mubah sein, mustahab sein oder auch wajib sein. Und für all diese Fälle gibt es Beispiele. Also wajib ist es zum Beispiel, wenn jemand dringend Geld braucht, weil er nichts zu essen, nichts zu trinken hat. In diesem Fall, wenn er die Möglichkeit hat, Geld zu leihen, darf er nicht sagen, ich leihe es mir nicht, weil ich keine Schulden haben möchte, weil es zur Vollkommenheit gehört, keine Schulden zu haben oder ähnliches. Das wäre nicht sein Recht. Oder er weiß, dass er durch das Geliehene jemandem Geld besorgen kann, wodurch er sein Leben schützt oder das Leben eines seiner Angehörigen schützt, wie zum Beispiel durch eine Behandlung für Krankheit und ähnliches. Das heißt, dann wäre es zum Beispiel wajib. Mustahab wäre es, wenn es für einen guten Zweck ist. Ja, wenn also die Sache an sich zu tun etwas Gutes ist, wie zum Beispiel, man weiß, dass ein eigener Verwandter in Schulden hat und er deswegen nicht mehr gut schlafen kann und sich Sorgen macht und jetzt will man diesem Bruder oder der Schwester oder diesem Verwandten helfen, dann ist es sicherlich eine gute Tat, wenn man kein eigenes Geld hat, zu viel hat, dass man es leiht und dieser Person zur Verfügung stellt. Oder dass die Person es selbst leiht natürlich. Ja. Makruh ist es, wenn das, was man dadurch bezweckt, makruh ist. Ja. Und manche Gelehrte sagen, alles, was du tust, was dich von Besserem abhält, das ist makruh. Ja. Wenn du zum Beispiel Geld leihst und durch dieses Leihen machst du etwas, kaufst du etwas, erwirbst du etwas, was dich vom Gedenken Allahs Azza wa Jal abhält, dann wäre das eine Sache, die makruh ist. Haram ist es natürlich, wenn man mit dem Darlehen beabsichtigt, etwas Verbotenes zu kaufen und bewahre. Und mubah ist es, wenn man ein Qard aufnimmt für eine Sache, die mubah ist. Wie ich vorhin gesagt habe, möchte zum Beispiel einen Handel starten, obwohl man diesen nicht dringend braucht, dann ist es mubah, dass man so etwas auf sich nimmt. Wie verhält es sich mit dem Aufschreiben der Schulden? Allah subhanahu wa ta'ala hat in der Ayah klar und deutlich gesagt, oh, die ihr glaubt, wenn ihr gegenseitig eine Geldschuld aufnehmt, bis eine bestimmte Frist, so schreibt es auf, faktubu. Insofern ist das Aufschreiben gesetzlich und das Aufschreiben sichert die Rechte und durch das Aufschreiben entgeht man der Vergesslichkeit, gerade wenn es Verträge sind, die länger andauern werden. Und denn ein Mensch, auch wenn er ehrlich ist und vertrauenswürdig ist, kann trotzdem passieren, dass er einmal vergisst. Insofern ist es eine Sunna, dass man auf jeden Fall solche Sachen immer aufschreibt. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass man auch dafür zwei Zeugen nimmt, die im Falle eines Falles sich daran erinnern können oder eben, wenn sie mit aufgeschrieben oder unterschrieben haben, sich dann an das Geschriebene wieder erinnern oder am Geschriebenen, man erkennt, dass sie dafür bezeugt haben. So, und diese zwei Zeugen sind zwei männliche Zeugen, wie Allah Azza wa Jalla sagte. Und findet man keinen männlichen Zeugen, wie Allah sagte, dann eben ein Mann und zwei Frauen. Und dann kommt noch hinzu, dass ein Muslim dringend, wenn er Schulden hat, diese Schulden in seinem Testament erwähnen muss. Und der Prophet والسلام, hat einem Muslim nicht erlaubt, dass er 2 Nächte verbringt, ohne dass er solche Sachen in sein Testament aufgenommen hat. Dadurch werden die Rechte gesichert. Stellt euch vor, jemand verstirbt und du hast Schulden, du hast ihm Geld geliehen und jetzt gehst du zu den Erben und sagst, ich hätte gerne von dem Erbe erst einmal die Schulden beglichen. Und dann sagt er, dann sagen die Erben, wir wissen nichts von den Schulden. Tut mir leid, wenn du es beweisen kannst, geben wir es dir gerne, aber es gibt nichts. Wie wird dieser Gläubiger dann reagieren in Bezug auf den Verschuldeten? Das ist sicherlich eine Katastrophe. Woraus besteht ein Qard-Vertrag? Wie man sich vorstellen kann, besteht ein Qard-Vertrag wie jeder andere auch aus den beiden Vertragspartnern. Und denjenigen, den Gläubiger, nennt man im Arabischen Al-Muqrid, und denjenigen, der den Darlehensnehmer, das heißt der Verschuldete, der Schulden hat, den nennen wir Mustaqrid. So, wir haben also den Muqrid und den Mustaqrid, das sind die beiden Vertragspartner. Und natürlich muss für sie das gelten, was auch für die beiden Muta'aqid gilt. Wir haben gesprochen über die beiden Muta'aqid bei Bi'a-Verträgen allgemein. Und auch hier gilt, dass sie natürlich Baligh sein müssen, dass sie Aqil sein müssen. Und wenn sie nicht Baligh sind, dann brauchen sie die Erlaubnis ihrer Zustimmung, ihres Vormundes und so weiter. Also das, was für Bi'a-Verträge allgemein gilt, gilt auch natürlich in diesem Fall. Wie zum Beispiel, dass auch wir haben ja gesagt, wenn zwei Leute ein Kaufgeschäft, einen Bi'a-Vertrag eingehen und der eine gibt Mal und der andere gibt auch Mal, dann müssen ja beide auch entweder die Eigentümer des Mal sein oder die gesetzlichen Vertreter, der Wakil, des Malbesitzers sein. Ja? Ansonsten würde es ja bedeuten, jemand könnte Geld hergeben und das ihm gehört, das ist natürlich nicht möglich. Die zweite Säule ist das Vermögen an sich, das Mal an sich, das man hergibt. Und die dritte Säule ist die Vertragsformulierung, das ist die sogenannte Sira. Und die Sira, die besteht immer aus Ijab und Qabul. Der eine macht ein Angebot, der andere nimmt das Angebot an. Und auch in diesem Fall, als würde er sagen, der eine, ich verleihe dir 1000 Euro und der andere sagt, ich nehme dieses Geld an. Ja? Ob er das jetzt sagt oder macht, ja, das spielt alles keine Rolle, aber entscheidend ist, es gibt eine Art Vertragsformulierung, die in der Regel mündlich gemacht wird. Ja. Taban, was sind Weisheiten hinter diesem, hinter der Erlaubnis der Qard-Verträge? Dazu gehört natürlich, dass die Qard-Verträge zu den besten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala gehören. Und Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Wer einem Muslim eine Sorge in dieser Welt wegnimmt, dem nimmt Allah eine Sorge am Tag der Auferstehung weg. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Und wer es jemandem leicht macht, der in einer Klemme ist, dem wird Allah es in dies und jenseits leicht machen. وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Wer einen Muslim deckt, den deckt Allah im Dies und Jenseits. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ Allah hilft einem Diener, solange er seinem Bruder hilft. Insofern ist das Beste, was man überhaupt erwarten kann, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich an deine Seite stellt und Allah subhanahu wa ta'ala sich für dich einsetzt, dass Allah dich unterstützt und für dich da ist, und möge Allah subhanahu wa ta'ala für uns alle immer da sein. Aber wir sehen, es ist eigentlich eine einfache Tat. Das Vermögen, das Allah dir gegeben hat, gibst du zeitweise jemandem, damit er davon profitiert und es dir auch wieder später wieder, genauso wie du es ihm gegeben hast, zurückgibt. Natürlich, die Qard-Verträge haben auch zum Ziel, das Miteinander unter den Gläubigen hilfsbereiten Menschen zu stärken. So berichtet uns an Nu'man ibn Bashir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Gleichnis der Gläubigen hinsichtlich ihrer Zuneigung, gegenseitiger Erbarmung und ihres Mitgefühls ist das eines Körpers. Wenn ein Teil klagt, leidet der gesamte Körper unter Schlaflosigkeit und Fieber. Und jeder, der sicherlich schon einmal in einer Not gewesen ist und er sieht, dass Brüder oder Schwestern ihm behilflich sind und ihm helfen, leiden, obwohl er eigentlich leiden müsste. Er verspürt die Brüderlichkeit und verspürt, dass die Gläubigen eine Gemeinschaft sind. Was darf denn alles als Qard hergegeben werden? Als Qard darf man alles hergeben, was man auch verkaufen darf. Ja? Und deswegen sind beide Formen von Mal erlaubt, als Qard herzugeben. Das können also Waren sein, muss man, wie ein Auto zum Beispiel. Oder es kann auch sein, wenn man ein Zahlungsmittel, wie zum Beispiel damals Gold und Silber oder heutzutage das Geld. Der Prophet a.s. hat auch einmal Geld verdienen und dann etwas Interessantes gesagt, was wertvolles ist für die Leute, die inshallah ta'ala diesen Fall jetzt nicht das Geld verliehen haben, sondern das Geld geliehen haben. Abu Rafi' sagte, radiallahu anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte sich ein junges Kamel geliehen. Okay, das ist ein Beweis, das ist für Muthman. Als die Kamele von der Zakat kamen, ordnete er mir an, dem Mann ein junges Kamel zurückzugeben. Da sagte ich, ich habe unter den Kamelen nur Erwachsene und davon die besten, und zwar 6-Jährige. Was ist das Problem? Das heißt, er sagt, ich kann nicht das Gleiche zurückgeben, was ich geliehen habe. Ich kann nur etwas Besseres und Wertvolleres zurückgeben. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gib ihm davon, denn die besten Menschen sind die Besten beim Begleichen ihrer Schulden. So, und aus diesem Hadith klärt sich auch eine wichtige Problematik, weil normalerweise gibt man zum etwas, zum Beispiel wie 100 Euro, verleiht man und hat auch nur Anspruch auf 100 Euro. Richtig? Und das ist ja auch hier der Fall. Er gibt ein Kamel, ein junges Kamel, und verliehen hat, hat auch nur Anspruch auf ein junges Kamel, mehr nicht. Aber wenn der Schuldner freiwillig und ohne das im Vertrag festgemacht zu haben, mehr zurückgibt, etwas Besseres zurückgibt, so gehört dies laut diesem Hadith zu den besten Taten überhaupt. Okay? Oder dann gehört man zu den besten Menschen. Und deswegen, also wenn jemand dir Geld geliehen hat und du möchtest ihm das Geld zurückbezahlen und du möchtest ihm mehr geben, spricht nichts dagegen. Im Gegenteil, es ist sogar eine gute Tat, ihm mehr zurückzugeben, als du von ihm eigentlich genommen hast. Tayyib, wäre das nicht ein Fall von Zinsen? Nein, Zinsen wäre es dann, wenn das von vornherein ausgemacht worden wäre. Wenn er sagen würde, ich leihe dir das Geld nur unter der Bedingung, dass du mir dieses zurückgibst und noch mehr. Okay? Egal was dieses mehr ist, ob das jetzt 100 Euro gegen 110 Euro ist oder 100 Euro gegen 100 Euro plus einmal Haare schneiden, ja, oder 100 Euro gegen 100 Euro plus einmal zum Essen einladen oder irgendwas Neues. Ja, er darf nichts mehr verlangen. Aber wenn der andere freiwillig mehr hergibt, dann ist das kein Problem, alhamdulillah. Tayyib. Insofern, das ist eine Sache, aber eine zweite Sache, was auch unter diesem allgemeinen Spruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam fällt, ist, dass man beim Begleichen der Schulden sich beeilt und dass man beim Begleichen der Schulden nicht wartet, bis der Gläubiger einem hinterher rennt, ja? Sondern man weiß, man schuldet jemandem, sobald man das Geld hat, das erste, womit man beginnt, damit Allah auch einem sein Vermögen segnet, man zahlt die Schulden zurück, ja? Und das ist natürlich sehr bitter, wenn der Geldgeber, der Darlehensgeber Geld verleiht und mitbekommt, dass der andere eigentlich Geld hat, aber er drückt sich davor, das Geld zurückzubezahlen. Das zerstört die Beziehung und dadurch bist du eine Schande, nicht nur für dich, sondern auch für andere, wirst du dafür sorgen, dass sie vielleicht auch nichts mehr verliehen bekommen, wenn du diesen einen Gläubiger vergrault hast. Nächste Frage ist, bei einem Darlehensvertrag, ab wann ist der Schuldner in Besitz des Qard? Ab wann? Und darum gibt es drei Ansichten unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Denn die Frage ist, wenn er jetzt sagt, ich leihe dir 100 Euro und der andere sagt, ich bin damit einverstanden, ist er ab diesem Moment schon Besitzer der 100 Euro? Ich sage absichtlich nicht Eigentümer, weil er ist nicht der Eigentümer. Der Eigentümer ist der Geldgeber. Ja? Aber der andere wird Besitzer, indem er es leiht. Und jetzt die Frage, ab wann? Ab dem Vertrag? Das ist eine Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Die zweite Ansicht ist, dass sie sagen, erst nach dem Qabd. Das heißt, erst nach der Entgegennahme. Und die dritte Ansicht ist, nicht ab dem Vertrag und nicht ab dem Qabd, sondern erst ab dem Tasarruf. Tasarruf bedeutet, dass er mit dem Qard etwas angestellt hat. Indem er was gekauft hat zum Beispiel, dadurch wird er dann Eigentümer, versus Besitzer. Und die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala, ist die zweite. Und das bedeutet eben, dass er vorher, dass der Kreditnehmer, ja, der Darlehensnehmer, vorher nicht belangt wird, falls das Geld abhanden kommt. Weil er bürgt nicht dafür. Er bürgt erst ab dem Moment, ab dem er das, den Qard entgegengenommen hat. طيب. Wie sieht es aus, wenn man ausgemacht hat, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man leiht Geld oder man leiht Geld und macht auch eine bestimmte Frist aus, wann dieses Geld wieder zurückbezahlt werden muss. Und im ersten Fall hat der Gläubiger jederzeit das Recht, das Geld wieder zurückzufordern. Okay? Jederzeit. Wenn du jemandem Geld geliehen hast, dann hast du jederzeit das Recht, das Geld wieder zurückzufordern. Auch im gleichen Moment, du hast ihm geliehen, er geht aus dem Zimmer raus und sagst dir, ich möchte es jetzt wieder zurückhaben. Du hast jederzeit das Recht, weil du hast ihm eine freiwillig gute Tat gemacht und du kannst jederzeit das Geld wieder zurückfordern. Wie schaut es aus, wenn man eine bestimmte Frist ausgemacht hat? Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sagen hier genau das Gleiche. Und sie sagen, auch wenn man eine Frist ausgemacht von einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, mehr oder weniger, hat man als Gläubiger trotzdem jederzeit das Recht, es zurückzuverlangen. Und sie begründen es damit, dass es zwar ein Versprechen ist, das er gegeben hat, aber es war eine freiwillige Tat und er kann sie jederzeit wieder zurückverlangen, weil er nicht dazu verpflichtet ist. Sie sagen auch, durch das Versprechen wirst du nicht dazu verpflichtet, es ihm zu geben. Allah sagte, ma ala al-muhsinina min sabil. Das heißt auf Deutsch übersetzt, gegen die Gutestuenden gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Ja. Und deswegen, wenn dich jemand zum Beispiel zum Essen einlädt, okay, dann tut er dir etwas Gutes. Da hast du nicht das Recht, dich nachher zu beschweren, warum hat er mich nicht auch zu einem besseren Essen eingeladen? Oder warum hat er nicht eine zweite Speise für mich gekauft oder auch ein besseres Getränk oder so. Das ist alles nicht dein Recht. Warum? Weil er tut dir von vornherein etwas freiwillig Gutes. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala, besagt, dass man sich an die Vereinbarung halten muss. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al-Muslimuna ala shurutihim, das heißt, die Muslime halten sich oder haben sich an die Bedingungen zu halten. Und diese zweite Ansicht ist auch die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und deswegen hat man als Geldgeber nicht das Recht, sein Geld zurückzuverlangen, bevor die entsprechende Frist ausgelaufen ist. Und wenn man das vermeiden will, macht man eben keine Frist aus. Und der andere, wenn er Angst hat, dass er das vorher zurückzahlen muss, dann muss er eben eine Vereinbarung treffen und ihm sagen, ich brauche es mindestens so und so lang. Und das bedeutet auch natürlich für die Frist, dass man vorher, wenn man nicht das Recht hat, es zurückzuverlangen, dass man auch dann dafür keine Zakat bezahlen muss, bis man es wieder zurückbekommen hat, beziehungsweise bis man es wieder zurückverlangen kann, aber vorher nicht, und deswegen entfällt dann für diese Frist die Zakat. Das bedeutet also, wenn ich jemandem Geld 2 Jahre lang verleihe, dann muss ich die Zakat erst von dem Geld bezahlen, wenn ich das Geld wieder zurückbekomme. Ja, und dann für 1 Jahr und nicht eben für die 2 Jahre. طيب. Wie schaut es aus, wenn man Geld geliehen hat in einer Währung und in diesem Land die Währung durch eine andere ersetzt worden ist? Oder man möchte mit einer anderen Währung begleichen. Beispiel, jemand leiht sich 100 Euro und am Tag, an dem er die Schulden begleichen möchte, hat er Schweizer Franken und er möchte sie damit begleichen. Ist das erlaubt? Die Antwort lautet, aus dem Hadith, den wir schon kennengelernt haben, Ibn Umar, als er radiallahu anhuma bei Al-Baqi' Kamelhandel trieb und er hat dann für Dinar Dirham genommen oder für Dirham Dinar genommen. Das ist genau unser Beispiel. Und wir sagen, wenn man das von vornherein vereinbart, ist das natürlich Haram. Warum? Weil dadurch hat man ja Thaman gegen Thaman getauscht und es ist nicht der gleiche Thaman. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Das heißt, wenn diese Arten sich unterscheiden, dann kauft und verkauft, wie ihr wollt. Aber, das heißt, die Mengen sind egal, aber es muss eben sofort geschehen. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Deswegen wäre das eine Form von Riba. Was man allerdings, wenn das nicht von vornherein ausgemacht worden ist, dann hat man die Möglichkeit dazu, am Tag des Begleichens der Schulden, wenn sich beide einig sind, eine andere Währung zu begleichen, das zu machen. Unter der Bedingung, dass dieser Kauf dann auch dadurch abgeschlossen wird, dieser Vertrag durch die Schulden zurückzahlen, dadurch abgeschlossen wird. Das bedeutet, ich mache mit ihm aus, ich sage ihm, ich zahle dir statt 100 Euro 110 Dollar zurück. Wenn er sagt ja, dann muss man aber auch die 110 ganz zurückbezahlen. Ich kann nicht sagen, ich gebe dir die Hälfte, 60 oder 55 Dollar, und die anderen 55 gebe ich dir später. Weil dann wäre ja wieder 55 Dollar für den Rest, für 50 Euro. Und das geschieht nicht sofort. Deswegen ist der Taqabud nicht gewährleistet. Dadurch kommt es zum Nasi'a Riba. Ja, was auch eine große Rolle spielt, wie ist es eigentlich bei der Rückzahlung, wenn der Wert schwankt? Also wir wissen, wenn wir zum Beispiel Gold verleihen oder auch Geld verleihen, dann nach ein paar Monaten oder Jahren oder Tagen hat das mit Sicherheit nicht mehr genau den gleichen Wert. Ja, also was ich heute für 10 Euro kaufen kann, ist wohl nicht das gleiche wie vor 5 Jahren und wird nicht das gleiche sein wie in 5 Jahren, weil es eben, weil der Wert allgemein schwankt, ja, weil Angebot und Nachfrage unterscheiden sich und dementsprechend steigt oder sinkt der Wert von Wertgegenständen. Ja, für uns haben wir 2 Sachen. Also wenn wir die Währungsschwankungen spielen für uns keine Rolle. Ja, das heißt also, wenn jemand 100 Euro verliehen hat, dann bekommt er auch 100 Euro wieder zurück. Das ist auch wenn die 100 Euro später nur noch 90 Euro wert sind oder die 100 Euro 110 Euro wert sind, das ist das Risiko, das man eingeht bei Qard-Verträgen. Und genauso wie man verlieren kann, könnte man ja auch gewinnen. Und deswegen spielen diese Währungsschwankungen keine Rolle. Was ist aber, wenn das Zahlungsmittel sich geändert hat, zum Beispiel. Jemand hat vor 50 Jahren deutsche Mark geliehen, okay, und jetzt heute zahlt er 1 Euro zurück. Dann ist es ja nicht mehr möglich, weil das eine ganz andere Währung geworden ist. In diesem Fall schaut man auf den Wert am Tage des Qard-Vertrages, ja, beziehungsweise des Qabdes. Das heißt, man schaut an dem Tag, an dem man den Vertrag ausgemacht hat und dass die deutsche Mark ausgehändigt hat, wie viel war das damals wert und rechnet dann dementsprechend um. Ja, das ist, weil die Währung gar nicht mehr zur Verfügung steht, ist man gezwungen, es in einer anderen Währung zurückzubezahlen. Oder zum Beispiel, wenn Goldmünzen im Umlauf waren, das sind sie jetzt nicht mehr, jetzt sind nur noch Silbermünzen im Umlauf, dann müsste man das ebenfalls machen. Ähnlich ist es auch, was ist, wenn man ein Auto leiht? Jemand verleiht ein Auto und man macht den Vertrag in einem Monat, Rajab. Rajab ist der 7. Monat, ja. Aber das Auto händigt man erst einen Monat später aus, also im Schaban. Und da hat es statt 5.000 Euro nur noch 4.000 Euro wert. Okay? So, und dann geht es kaputt. Dann interessiert uns der Wert von 4.000. Natürlich erst einmal in solchen Fällen muss man ein gleichwertiges Auto finden und zurückgeben. Wenn das nicht möglich ist, nicht der Fall ist, dann muss man den Wert des Autos zurückgeben. Diesen Moment die 4.000. Warum? Wie gesagt, weil erst ab dem Qabd ist der Darlehensnehmer verantwortlich. Vorher nicht. Wenn ein Vertrag ausgemacht waren es 5.000, geliefert wurde erst einen Monat später, dann war es nur 4.000 wert, aus welchen Gründen auch immer. Dann spielt das für uns, der Zeitpunkt der Entgegennahme eine Rolle. Tamam. Ja, bevor wir zum Ende dieses Qard-Kapitels kommen, möchten wir noch sagen, dass der Prophet a.s.w. uns dazu angehalten hat, nachsichtig zu sein, wenn es um Qard-Verträge geht. Beide Leute, ja, sowohl derjenige, der verleiht, er ist sowieso angehalten, etwas Gutes zu tun und auch vielleicht sogar einen Teil zu erlassen, als auch derjenige, der Geld leiht. Wir haben ja gesagt, die besten Menschen sind diejenigen, oder zu den besten Menschen gehören diejenigen, die ihre Schulden am besten begleichen. Am besten heißt mit Sicherheit, dass er das nicht vergisst, dass er dem Gläubiger zu verstehen gibt, er weiß ganz genau, dass er Schulden hat, ja, dass er das, weil bei solchen Sachen, wer verleiht wem? In der Regel verleiht einer einem anderen, die sich kennen und nicht Leute, die sich nicht kennen. Und wenn du jetzt jemanden verleihst, den du gut kennst, wie dein Bruder, wie dein Freund, wie dein Nachbarn, wie dein gläubigen Geschwister, deinen gläubigen Geschwistern, dann ist es ja auch eine Art Scham. Man traut sich nicht oder man schämt sich davor, den Schuldner immer wieder daran zu erinnern, dass er einem was schuldet. Und das führt zur Verletzung der Gefühle. Und deswegen ist es sinnvoll, dass der Schuldner dem anderen zu verstehen gibt, dass er dahinter ist und dass die Schulden begleicht und dass er sie vielleicht in Raten zurückbezahlt, je nachdem, dass er eben das Bestmögliche daraus macht, dass er diese Schulden auch und das Vertrauen dieser Person gewinnt. Der Prophet a.s. sagte in einem Hadith, رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. Möge Allah sich demjenigen erbarmen, der nachsichtig ist, wenn er verkauft. Das heißt, er ist nicht zu streng. Ja, wenn er geht es nicht um einen Cent, sondern dann oder er lässt jemandem die Schulden oder er erleichtert jemandem den Kaufvertrag und macht ihn nicht unnötig schwer und kompliziert. Und genauso, wenn er kauft und ein Qard zurückverlangt. Er verlangt ein Qard zurück. Und das macht er ebenfalls auf leichte Art und Weise. Ich meine, man kann jemandem sagen, Bruder, wie sieht es bei dir finanziell aus? Kannst du dir leisten, Schulden langsam zurückzubezahlen? Er kann aber auch einen Brief schreiben, offiziellen Brief bei einschreiben. Hiermit fordere ich dich auf, meine Schulden bis zum so und so vielten zurückzubezahlen. Ja, was ganz formell ist. Das wäre sicherlich nicht die feine Art. Was sind die Bedingungen eines, jetzt reden wir über Bedingungen hinsichtlich von Qard-Verträgen. Was bedeutet das? Naja, es gibt manchmal Bedingungen, die der eine oder andere Vertragspartner bei einem Qard-Vertrag stellen kann. Und diese Bedingungen, die man stellt, könnt ihr euch vorstellen, sind entweder erlaubt oder sie sind verboten. Ja. Und in diese Kategorien passt natürlich auch rein, dass es auch sicherlich umstrittene Bedingungen gibt, die einen Gelehrten erlauben, die anderen verbieten. Aber entscheidend ist, uns geht es jetzt hier nicht um die Shurut Shar'iyya. Shurut Shar'iyya sind die gesetzlichen Bedingungen. Das heißt, der Gesetzgeber selbst sagt, eine Bedingung der Gültigkeit eines Qard-Vertrages ist, dass beide Eigentümer des Mal sind. Okay? Weil sonst kannst du keinen Qard-Vertrag eingehen. Aber es geht jetzt hier nicht um die Bedingungen, die der Gesetzgeber gesetzt hat, sondern es geht jetzt hier um die Shurut Ja'liyya. Shurut Ja'liyya sind diejenigen, die einer von beiden Vertragspartnern zusätzlich stellt. Ja, was bedeutet das? Oder welche Bedingungen könnte jemand stellen? Es könnte sein, dass du sagst, ich möchte gerne jemandem Geld verleihen, aber ich möchte einen Kafil haben. Ein Kafil ist im Arabischen ein Damen und das ist im Deutschen ein Bürger. Ich möchte einen Bürger haben. Was heißt Bürger? Das heißt, ich möchte jemanden, der mir die Schulden zurückbezahlt, falls der andere sie doch nicht bezahlen kann. Okay? Und wenn dann jemand sagt, jawohl, ich bin dafür Bürger, dann ist er dafür auch dann verantwortlich, wenn der andere das nicht bezahlen kann. Das nennt man einen Kafil-Vertrag, einen Bürgschaftsvertrag, wenn man so möchte. Und da sagt der Gläubiger quasi, ich leihe dir das Geld unter der Bedingung, dass du jemanden besorgst, der für dich bürgt. Die zweite Form, das gilt gemäß Ijma, also dass man das darf. Ja. Zweitens, ein Pfand fordern. Ein Pfand fordern, auf Arabisch Rahn. Die Rahnverträge werden wir uns auch nochmal genauer anschauen, inshallah ta'ala. Gemeint ist beispielsweise, jemand sagt, ich leihe dir das Geld, was du jetzt brauchst, unter der Bedingung, dass du mir dein Auto pfändest. Unter der Bedingung, dass du mir dein Goldbarren, Goldbarren ist problematisch, aber unter der Bedingung, dass du mir deinen Ausweis lässt. Ja, irgendein Pfand, irgendeine Sicherheit, Ausweis ist auch nicht so sinnvoll gewählt, weil es eher geht um Wertsachen. Ich leihe dir mein Auto unter der Bedingung, dass du mir, dein Computer pfändest, ja, bei mir lässt. Oder irgendein wertvolles Buch, was er umgehen mag. Oder eine Kette, die ja, eine Goldkette, Goldreifen, Armreifen, was weiß ich, irgendwas. Und diese Form vom Pfand, oder diese Pfandverträge, Rachenverträge oder Kafilverträge, Bürgschaften, sind Uqud Istithaq, nennt man das. Das heißt Verträge, wodurch wir versuchen, das Vertrauen aufzubauen. Ja, das sind alles Verträge im Sinne eines anderen Vertrages, die den anderen Vertrag dazu bringen soll, dass er vollendet wird. Eine weitere Bedingung könnte sein, ich verleihe dir das Geld unter der Bedingung, dass wir das aufschreiben und auch Zeugen nehmen. Ja, all diese Formen von Bedingungen sind, wie ihr seht, Bedingungen, die im Sinne des Geldgebers oder Geldnehmers sind. In dem Fall natürlich im Sinne des Geldgebers, weil er macht ja das Gute, also der andere, was soll auch für Bedingungen stellen. Außer vielleicht die Zeit. Ja, die Zeit könnte sein, dass er sagt, ich leihe das Geld bis auf eine bestimmte Zeit. Aber wir haben ja gesagt, das richtigerweise ist es in Ordnung, aber das gehört eben zu den Bedingungen, die unterschiedlich gesehen werden, kontrovers gesehen werden. Was wäre eine verbotene Bedingung? Eine verbotene Bedingung beim Qard wäre eine Bedingung, die dem Sinn des Qard-Vertrages widerspricht. Tamam? Wie zum Beispiel, ich verleihe dir 100 Euro unter der Bedingung, dass du die 100 Euro nicht anfasst. Du lässt sie in dem Umschlag drin, bis ich sie wieder zurückverlange. Okay? Das hätte man nicht Qard-Vertrag. Das wäre dann eher ein Wadi'a. Wadi'a, das heißt ein anvertrautes Gut, das er einfach bewahren soll, bis er wieder zurückgibt. Ja? Aber es ist kein Qard-Vertrag. Ja? Ja, ich verleihe dir das Kamel, unter der Bedingung, oder die Kamelin, ja, eine Stute, und ich beleide die Stute, die Kamelstute, unter der Bedingung, dass du sie nicht reiten darfst, dass du sie nicht melken darfst, ja, dass du sie nicht anschauen darfst, was weiß ich, ja. Also, das sind alles Bedingungen, die, verstehen sich eigentlich von selbst. Tay. Natürlich, wenn es jetzt die Kamelstute eine besondere ist, die man nicht reiten darf, weil sie einen gebrochenen Rücken hat oder sowas, das ist ein anderes Thema. Aber normalerweise, ich leihe ein Kamel, weil ich es dann auch reiten möchte, irgendwas möchte ich damit machen. Und wenn du mir genau das verbietest, dann macht es natürlich keinen Sinn. Ja, eine weitere verbotene Bedingung wäre, die der Definition widerspricht, ich verleihe dir das Geld unter der Bedingung, dass du mir mehr zurückgibst. Okay, das wäre natürlich Riba. Fadl, Riba und Nasiya. Riba. Sollte man das gemacht haben, sollte man so einen Vertrag eingegangen sein, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zurück, so tut ihr weder Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Guck mal, obwohl der Vertrag haram war, dass du jemandem Geld leist und Zinsen verlangst, absolut verboten, trotzdem, Allah tut niemandem Unrecht. Er sagt dir, du darfst das Geld, was du verliehen hast, wieder zurückfordern. Aber nicht mehr. So bekommst du dein Recht und dem anderen wird auch kein Unrecht zugefügt. Ja. Kontroverse Bedingungen haben wir gesagt. Es ist wie wenn man eine bestimmte Frist ausmacht. Aber noch wichtig wäre, noch ein weiteres Beispiel, weil das der Prophet ﷺ erwähnt hat in einem Hadith, wo jemand eine zusätzliche Bedingung äußert, die nicht von gleicher Art ist. Das heißt, ich leihe Geld, ich möchte etwas haben, ich möchte das Geld zurückhaben, aber etwas noch dazu, aber nicht von gleicher Art und ist trotzdem Riba. Ja? Weil die Leute verstehen manchmal unter Zinsen nur Geld gegen Geld. Nein, Geld gegen dasselbe Geld plus Leistung ist genauso Riba und Haram, wie wenn du mehr Geld zurückgibst, okay? Und das ist der Hadith von Amr ibn Shu'aib. Er berichtet über seinen Urgroßvater, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. Auf Arabisch, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an bay'atayni fi bay'ah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat zwei Bay'ah-Verträge in einem verboten. Und dann, wa an bay'in wa salaf. Einem Bay'ah-Vertrag zusammen mit einem Salaf. Und ein Salaf ist jetzt nicht das, was wir letztes Mal gelernt haben, nämlich einen Terminkauf, den Salam, sondern Salaf bedeutet Qard im Arabischen, ist ein Synonym. Ja? Iqtarada heißt, er hat Geld geliehen. Istaslafa bedeutet, ich habe auch Geld geliehen. Okay? As-Salaf ist ein Darlehen. As-Salaf ist ein Darlehen. Und deswegen sagt der Prophet, was hat er verboten? Einen Bay'ah-Vertrag zusammen mit einem Salaf. Warum? Naja, weil für den Salaf kriegst du den Salaf zurück, richtig? Aber warum dann noch den Bay'ah-Vertrag dazu? Das ist wie wenn man sagen würde, ich verleihe dir hier die 100 Euro unter der Bedingung, dass du das nächste Mal bei mir einkaufst, in meinem Geschäft. Ja, das ist ein Zusatz, den du verlangst, richtig? Und dieser Zusatz ist mehr als dir zusteht, also ist es Riba und Haram. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Und dann sagt er, was auch verboten hat, ist an ribhi ma lam yudman. Gewinn, wenn man nicht bürgt. Ja. Deswegen haben wir gesagt, erst wenn du die Verantwortung für eine Sache trägst, hast du auch das Recht dafür, das zu verkaufen. Deswegen sind die ganzen Verträge, die gemacht werden, ich kaufe dir dieses Haus unter der Bedingung, dass du es mir wieder abkaufst, das ist alles verboten aufgrund dieses Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und etwas zu verkaufen, worüber man nicht verfügt, وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. Wenn du etwas verkaufst, sagst du, ich verkaufe dir ein Auto, was möchtest du haben? Ein großes Auto, vier Türen, rote Farbe und so weiter. Ja, ich verkaufe es dir für 100 Euro. Alles klar, wunderbar. Dann gehst du auf den Markt und besorgst das Auto. Ja, das ist verboten, weil in dem Moment, als du es eingegangen bist, hast du darüber gar nicht verfügt. Wallahu tabarik ta'ala a'lam. طيب, das war's dann auch für heute schon. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich schützen und euch schützen und bewahren. Möge Allah uns das Wissen erleichtern und für unser Wissen mehren und nützlich machen lassen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.